scheut vor Feuer zurück. Halt zu dir Distanz, doch du fängst meinen Blick. Sag mal, Kleine, erkennst du mich wieder? Wär auch ein Wunder, denn ein Jahr ist vorüber. Frohe Weihnachten schick ich dir als Karte, der Nachricht bei, dass ich dich liebe und warte. Nun weiß ich erst, was für ein Dummkopf ich war. Doch küsst du mich, jetzt bin ich erneut in Gefahr. Letzte Weihnacht gab ich dir mein Herz, doch schon am nächsten Tag gabst du's wieder. Dies Jahr hab ich den Schmerz mir erspart, drum geb ich es einer besonderen. Letzte Weihnacht gab ich dir mein Herz, vor dir, denn deine Seele ist kalt. Mein Gott, dachte ich könnt dir vertrauen, war wohl dein Dummi nur Frust abzubauen. War nur ein Gigolo mit heißem Herzen, blieb verborgen so, doch das ließ mich zerbersten. Fand jetzt wahre Liebe, du bringst mich nie mehr in Gefahr. Letzte Weihnacht gab ich dir mein Herz, doch schon am nächsten Tag gabst du's wieder ab. Dies Jahr ich den Schmerz mir erspart, drum geb ich es einer besonderen. Letzte Weihnacht gab ich dir mein Herz, doch schon am nächsten Tag